Warum sollte das jemals enden? Qualm in der Luft, die Welt überschaubar. Lasst uns aufsteigen, gemeinsam kurz bevor die Sonne aufgeht. Wir sind nicht tausend, wir sind Millionen. Beats schlagen wie ein riesiges Herz. Zapp, zapp, die Nacht vergessen, Venedus, Trend, Techno, Musik, voll auf die Fresse, der Beat. Ich tanze ohne Shishi, du hast dich in mich verliebt. Drei Tage, ciao, ciao, ciao, lass mal fest im Radau. Treppe führt nach unten dahin, wo die gefallenen Engel tanzen. Im Labyrinth aus Wachsein und Trip wird es schwer sein, wieder herauszufinden. In der Welt der endlosen Partys gibt es keine Kälte, keinen Winter. Beats schlagen wie ein riesiges Herz. Zapp, zapp, die Nacht vergessen, Venedus, Trend, Techno, Musik, voll auf die Fresse, der Beat. Ich tanze ohne Shishi, du hast dich in mich verliebt. Drei Tage, schau, schau, schau, lass mal fest im Radau. Radau, Radau, Radau.